Vor 150 Jahren wurde Thomas Mann in Lübeck geboren. In seinem zweiteiligen Porträt »Ein Schriftstellerleben« charakterisiert Hermann Kurzke, souveräner Thomas Mann-Biograf und Herausgeber, Autor und Werk in kurzen Kapiteln. Hören Sie heute Teil 2. Dies bange Bedürfnis nach Gutmachung, Reinigung, Rechtfertigung. Fünftes Kapitel: Der große Krieg. Das war der Stand der Dinge 1912. Nicht eben ermutigend. Thomas Mann fühlte sich ausgeschrieben. Arbeitete zwar bereits am Zauberberg, der das Thema des Tod in Venedig, den Zusammenbruch einer großen Persönlichkeit im Ansturm der Leidenschaft an einer geringen Persönlichkeit, dem mittelmäßigen Ingenieurstudenten Hans Castorp, humoristisch variieren sollte. War aber unzufrieden, erschöpft und ausgebrannt. Als müßiges Nebenwerk erschien ihm die in ihrem Tiefsinn homoerotische Heimsuchung Hans Castorps durch die innerlich etwas wurmstichige, aber hochbeinige Claudia Chauchat mit dem schlaffen Rücken, den von dünner Gaze verklärten Armen und der kleinen mädchenhaften Brust, also durch jenen knabenhaften Typus, der uns schon bekannt ist. Das Leben hingegen, es erscheint auch in diesem Roman als hingespreitet Weib, mit dicht beieinander quellenden Brüsten und großer, weicher Bauchfläche zwischen den ausladenden Hüften. Lustlos schrieb er vor sich hin, legte den Zauberberg bald zur Seite, machte ein Stückchen am Felix Krull weiter, ließ auch das wieder liegen, fertigte hin und wieder ein Essay, eine Rezension, zankte sich herum mit im Grunde gleichgültigen Gegnern. Da kam der Krieg und rettete ihn. Endlich ein Ziel. Die Nachricht vom Mobilmachungsbefehl erreichte Thomas Mann am 30. Juli 1914. An seinen Bruder Heinrich schreibt er gleich: »So weit ist es noch nicht gekommen, solange wir leben. Ich möchte wohl wissen, wie du empfindest. Ich muss sagen, dass ich mich erschüttert und beschämt fühle durch den furchtbaren Druck der Realität. Ich war bis heute optimistisch und ungläubig. Man ist zu zivilen Gemütes, um das Ungeheuerliche für möglich zu halten.« Das war bewegt, aber noch friedlich. Am 7. August 1914 aber ist das Pathos der Kriegsbegeisterung voll entfaltet. Ohne zu ahnen, dass Heinrich ganz anders denkt, bekennt er: »Ich bin noch immer wie im Traum. Und doch muss man sich jetzt wohl schämen, es nicht für möglich gehalten und nicht gesehen zu haben, dass die Katastrophe kommen musste. Welche Heimsuchung! Muss man nicht dankbar sein, für das vollkommen Unerwartete, so große Dinge erleben zu dürfen? Mein Hauptgefühl ist eine ungeheure Neugier. Und ich gestehe es, die tiefste Sympathie für dieses verhasste, schicksals- und rätselvolle Deutschland.« An Samuel Fischer richtet der Heimgesuchte am 22. August einen Brief, in dem zu lesen steht, dass er die Friedenswelt satt gehabt habe, dass ein Gefühl von Reinigung, Erhebung, Befreiung ihn ergriffen habe, dass den Deutschen nichts Größeres und Glücklicheres habe geschehen können, als dass die Welt sich gegen sie erhob. Außerdem würde der Krieg auch ein künstlerisches Problem lösen. In die Verkommenheit seines Zauberbergs solle der Krieg von 1914 als Lösung hereinbrechen. Das habe festgestanden von dem Augenblick an, als es losging. Heinrich hatte sich offenbar noch nicht deutlich zu erkennen gegeben. Er hatte nur angedeutet, dass er kaum Einnahmen habe, weil seine Produktion derzeit unverwertbar sei. Thomas widerspricht heftig mit einem Argument, das zeigt, dass er am 18. September 1914 noch nicht weiß, dass der Bruder auf der anderen Seite steht, der des internationalen Pazifismus und der Versöhnung mit Frankreich. »Kannst du wirklich glauben, dass durch diesen großen, grundanständigen, ja feierlichen Volkskrieg Deutschland in seiner Kultur oder Gesittung so sollte zurückgeworfen werden, dass es deine Gaben dauernd abweisen könnte?« Der feierliche Volkskrieg lässt Heinrich unbetäubt. Sanft und kühl erklärt er dem Bruder, dass Deutschland den Krieg verlieren werde. Thomas geht schroff ab. Er schreibt im August und September 1914 einen Essay mit dem Titel Gedanken im Kriege, der den Krieg als Befreiung von der überfressenen und dekadenten Friedenswelt preist und dem naiven Glauben an die Auskünfte der deutschen Propaganda England und Frankreich mit Hohn überschüttet. Als der Aufsatz erscheint, ist auch öffentlich klar, die Brüder stehen gegeneinander. Sie tragen ihren Krieg nicht offen aus, sondern schießen aus dem Hinterhalt vergiftete Pfeile aufeinander ab. Heinrich beginnt mit einem Essay betitelt Zola, den Thomas als Säureguss auf seine patriotischen Träume empfindet. Heinrich gibt vor, von Émile Zola zu sprechen, dem französischen Naturalisten, der mit seinem J'accuse Frankreich über Wahrheit und Gerechtigkeit im Dreyfus-Prozess aufgeklärt hatte. Auf raffiniert doppelsinnige Weise sprach der Essay aber gleichzeitig von Deutschland und vom Krieg, vom Kampf des Geistes und der Demokratie gegen Ungeist und hörige Unterwerfung. Thomas Mann bekommt den Zola-Essay im Januar 1916 zu Gesicht und erschrickt zu Tode. Der Schock lässt einen Aufsatz, der seit September 1915 unter der Feder ist, zu einem dicken Buch anschwellen, den Betrachtungen eines Unpolitischen. Mehr als 2 Jahre lang wird sich Thomas Mann an der Widerlegung der offenen und unterschwelligen Vorwürfe abarbeiten. Aus dem Zola-Essay und den Betrachtungen lassen sich ganze Gespräche zusammenstellen. Wir erlauben uns, die Zitate mit einigen kleinen Freiheiten zu einem Dialog zusammenzustellen. Zola, Heinrich, eröffnet. Du mimst den Idealisten, bist aber ein Nutznießer. Schon immer hast du das Profitieren verstanden. Dein Patriotismus, deine Kriegstreiberei, sie dienen nur deinem Vorteil, deiner Geltungssucht. Du bildest dir ein, einer Idee zu folgen. Dabei gehst du mit der Masse, mit der Macht. Du rennst mit und trompetest. Du siehst gar nicht, dass wir anderen schweigen müssen und verbannt sind. Man hört nur dich. Es ist dein günstigster Augenblick. Mein günstigster Augenblick. Thor, siehst du denn nicht, dass es dein günstigster Augenblick ist? Der deine vielmehr? Ich bin einsam wie Deutschland. Du aber hast die ganze demokratische Weltöffentlichkeit auf deiner Seite. Du hast es leichter. Ich soll es leichter haben? Du Armer. Ich stehe allein, nicht du, der du den Nationaldichter spielst und dich anbiederst. Bist du etwa ein Kämpfer? Ein talentierter Schmarotzer bist du. Und du ein Opernsänger der Demokratie. Dein Kämpfertum ist nichts als Theater. Ob ich ein Kämpfer bin? Oh nein, nie war ich ein Kämpfer, nie etwas Ähnliches. Ich stand nicht da, eine Hand auf dem Herzen, die andere in der Luft und rezitierte den Contrat Social. Ich sang nicht, dass man irgendwelche Herren an die Laterne hängen müsse und plädierte nicht auf Abschaffung der großen Männer, weil sie das Niveau drücken. Ich behauptete nicht, dass die Republik das Ideal der Wahrheit sei, verhöhnte auch nicht die ewig mit Leid beladene Menschheit, indem ich tremulierend versicherte, ihr Weg führe zu etwas sehr Schönem, durchaus Heiterem, nannte ferner nicht jeden einen Idioten oder Schurken, der das nicht glauben konnte, und schrie nicht, man achte auf mich, der liebt. Ich nahm Abstand von all dem, und folglich war ich kein Kämpfer, folglich war ich ein Schmarotzer. Ja, das bist du. Du bist nicht zu dienen da, sondern zu glänzen und aufzufallen. Elender, zischender Pharisäer, was ist dein Dienen anderes als glänzen? Die Lustspielszene wäre zu schreiben, wie der junge Idealist zum Meister des revolutionären Tonfalls kommt und ihm vorhält, es sei an der Zeit, der Augenblick sei da, wo es hervorzutreten, zu handeln gelte. Du wirst versagen. Oh nein, junger Mann, Sie verlangen Falsches von mir. Malen Sie sich aus, dass die Macht Hand an mich legte. Nein, nein, lieber Freund, leben Sie wohl. Sie unterbrachen mich in einer bewegten Seite über die Freiheit und das Glück, die ich beenden möchte, bevor ich ins Bad reise. Gehen Sie und tun Sie Ihre Pflicht. Votre devoir, jeune homme de 20 ans, sera le bonheur. Der Schluss zitiert auf Französisch die Schlusssätze von Heinrich Manns Aufsatz »Das junge Geschlecht«. Eure Pflicht, 20-Jährige, wird das Glück sein. Das Pathetische solcher Sätze kritisiert Thomas ganz zu Recht. Der Meister des revolutionären Tonfalls ist ein Theatraliker. Thomas Mann durchschaut ihn, weil er die Versuchungen der opernhaften Geste kennt, weil er das Rollenspiel, die Wirkungssucht, den Willen zur Größe nur allzu gut kennt. Was er als Bruder durchschaut, ist das, was er aus Friedrich Nietzsches Demaskierung Richard Wagners gelernt hat. Wie Nietzsches Wagner ist Heinrich, genau wie Thomas, ein wirkungssüchtiger Ästhet, der nichts Echtes kennt, sondern als Schauspieler die Effekte des Echten zu inszenieren weiß. Das Werk lebt nicht, sondern ist, wie es in Nietzsches Fall Wagner heißt, gemacht, gerechnet, künstlich, ein Artefakt. Trotz des narzisstischen Zuges, der diesen Projektionen eigener Beschwerden auf den Bruder anhaftet, bleibt die Auseinandersetzung repräsentativ. Das Problem der Unfähigkeit des Ästheten zum konkreten Handeln, die Ungeeignetheit des Schriftstellers zu ernsthafter Politik, besteht ja wirklich. Auch wenn Thomas Mann das alles an sich selbst studiert hat, bleiben seine Erkenntnisse hörenswert. Dass er sich die Welt nach seinen Bedürfnissen zurechtschneidert, mindert den Erkenntnisgehalt seiner Aussagen nur relativ, nicht absolut. Auch wenn er so weit geht, dass er alle europäischen Kriege zu Bruderkriegen erklärt und damit zu Vorgängen in seinem eigenen Innern, bleibt jenseits der narzisstischen Maßlosigkeit ein Körnchen Wahrheit. Sechstes Kapitel: Republikanische und antifaschistische Politik. Am Ersten Weltkrieg hat Thomas Mann die Politik gelernt. Wenn auch zunächst auf der falschen Seite. Die Wirklichkeit hatte den Ästheten berührt. Seitdem kann er sich nicht mehr entziehen. Auf die Niederlage Deutschlands reagiert er zunächst mit einem hektischen Hin und Her von Meinungen. Probiert beinahe alle Lager intellektuell durch, von ganz links bis ziemlich weit rechts, bis er schließlich merkt, dass sein Platz an der Seite der jungen Demokratie sein muss. 1922 bekennt er sich in einer großen Rede in Berlin öffentlich zur Republik und wird in den Folgejahren zu einem ihrer kulturellen Repräsentanten. Er macht sich frei aus der deutschen Enge, öffnet sich international, macht große Reisen nach England, nach Spanien, nach Ungarn, nach Ägypten. Der große Roman Der Zauberberg, erschienen 1924, wird ein Welterfolg. 1926 reist er halbamtlich nach Paris und wirbt als eine Art Kulturbotschafter des Deutschen Reiches für die deutsch-französische Versöhnung. Er ist auf dem Höhepunkt seines Lebens und seines Ansehens. 1929 wird ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Er ist 54 Jahre alt. Den Aufstieg der Nationalsozialisten verfolgt er von Anfang an mit Abscheu. Vom Hakenkreuz-Unfug spricht er schon 1921. In den Jahren von 1927 bis 1933 entwickelt er sich zu einem entschiedenen Kämpfer gegen Hitler und für die Weimarer Republik. Der Sohn eines Lübecker Patriziers wird schließlich zum Wahlkämpfer für die SPD. Die Rechte nahm ihm das natürlich übel. Es kam zu zahlreichen publizistischen Polemiken und einmal fast auch zu einer Saalschlacht, als Thomas Mann 1930 beschwörend zur Vernunft ermahnte. Tochter Erika berichtet. Wie Sie sich erinnern werden, meine lieben Hörerinnen und Hörer, läuteten diese Septemberwahlen des Jahres 1930 das tausendjährige Reich ein. Er aber versuchte, den Glocken mit seiner schwachen Stimme zu widersprechen. Er versuchte damals noch einem großen

Man muss damit zugleich die empörte Gegenwehr verhindern, die ihre Herrschaft unvermeidlich hervorrufen würde, den Bürgerkrieg, der fast unfehlbar den Zerfall des Reiches mit sich brächte. Worauf es ankommt, ist Zeit zu gewinnen. Zeit für die junge deutsche Demokratie, sich zu festigen, zu reinigen, sich ins wahrhaft Soziale fortzuentwickeln. Zeit für Europa, aus Not zur Vernunft zu kommen, der Vergangenheit abzusagen und ohne blutige Katastrophen von einem Zeitalter ins andere in neue Lebensformen hinüberzufinden. Zeit endlich für den sogenannten Nationalsozialismus, sich in seine tausend unholden Elemente aufzulösen und nicht länger genährt und begünstigt vom Unglück ins heimatliche Nichts zurückzukehren. Von heute aus gesehen ist es angesichts solcher Äußerungen klar, dass die Machtergreifung Hitlers Thomas Mann zur Emigration zwingen würde. Damals war das nicht gleich klar. Thomas Mann war 1933 zunächst nur zufällig im Ausland und kam dort, telefonisch gewarnt von seinen Kindern, zu dem Schluss, dass es wohl besser sei, nicht nach Hause zurückzukehren. Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar hatte ihn noch nicht an Exil denken lassen. Das Leben ging weiter. Am 10. Februar hielt er zum 50. Todestag Richard Wagners im Auditorium Maximum der Münchner Universität den Vortrag »Leiden und Größe Richard Wagners«. Am 11. Februar reiste er mit diesem Vortrag nach Amsterdam, Brüssel und Paris. Ein Urlaub in Arosa schloss sich an, wegen der Nachrichten aus Deutschland vorsichtshalber fortgesetzt in Lenzerheide und Lugano. Denn er hatte von Verhaftungen und anderen Übergriffen in München erfahren, die es geboten erscheinen ließen, vorerst nicht heimzukehren. Eine Denunziation lenkte die Aufmerksamkeit der Polizei auf ihn. Am 16. April brachten Rundfunk und Zeitungen einen von zahlreichen Münchner Honoratioren, darunter Hans Knappertsbusch, Hans Pfitzner und Richard Strauss, unterzeichneten Protest der Richard-Wagner-Stadt München heraus, gerichtet gegen den Wagner-Vortrag. Nicht nur ein Dokument des Hasses und der Gemeinheit, sondern zugleich eines unsäglicher Dummheit und stilistischer Plattheit. Wir lassen uns eine solche Herabsetzung unseres großen deutschen Musikgenies von keinem Menschen gefallen. Ganz sicher aber nicht von Herrn Thomas Mann, der sich selbst am besten dadurch kritisiert und offenbart hat, dass er die Gedanken eines Unpolitischen nach seiner Bekehrung zum republikanischen System umgearbeitet und an den wichtigsten Stellen in ihr Gegenteil verkehrt hat. Wer sich selbst als dermaßen unzuverlässig und unsachverständig in seinen Werken offenbart, hat kein Recht auf Kritik wertbeständiger deutscher Geistesriesen. Es folgen eine Haussuchung und die widerrechtliche Wegführung der zwei Autos. Ein Beschwerdebrief Thomas Manns an den bayerischen Reichsstatthalter Franz Ritter von Epp führt zum Eingreifen Reinhard Heydrichs, der Epp ausschaltet und Ende Mai die Beschlagnahme der Vermögenswerte und im Juni einen Schutzhaftbefehl erwirkt. Damit waren klare Fakten geschaffen worden. Thomas Mann wäre bei einer Rückkehr tatsächlich verhaftet und wahrscheinlich nach Dachau gebracht worden. Er war inzwischen nach Südfrankreich gezogen und hatte schließlich in Sanary-sur-Mer ein Haus gemietet, wo die Familie von Juni bis September 1933 lebte. Der nächste Wohnsitz war dann Küsnacht am Zürichsee bis 1938. In den ersten Exiljahren hielt Thomas Mann sich mit öffentlicher Kritik an Hitler-Deutschland zurück. Er hoffte noch, sein Eigentum zurückzuerhalten. Er wollte außerdem seinen Verleger nicht gefährden und seine wirtschaftliche Grundlage nicht verlieren. Seine Bücher konnten in Deutschland anfangs ja noch verkauft werden. 3 Jahre lang herrschte Streit unter den NS-Behörden, wie man mit dem international renommierten Nobelpreisträger umgehen sollte. Hitler selbst soll schließlich entschieden haben. Im Dezember 1936 wurde Thomas Mann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Durch ein freundliches Entgegenkommen nicht der Schweiz, wo er immerhin schon einige Jahre lebte, sondern der Tschechoslowakei, erhielt er wieder einen Pass. Nach 8 Jahren als Tscheche wurde Thomas Mann 1944 Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Er starb dann auch als Amerikaner, 1955 in Zürich. Weder die Bundesrepublik Deutschland, die es gar nicht versucht hat, noch die Schweiz konnten ihn rechtzeitig als Bürger gewinnen. Schon Monate vor der Ausbürgerung hatte Thomas Mann auch politisch sein Schweigen gebrochen. Als Fanal wirkte besonders der Briefwechsel mit Bonn, ein offener Brief, der auf die Aberkennung der Ehrendoktorwürde der Universität Bonn reagierte, europaweit beachtet wurde und auch in Deutschland in zahlreichen Abschriften und Tarnschriften kursierte. Der einfache Gedanke daran, wer die Menschen sind, denen die erbärmlich äußerliche Zufallsmacht gegeben ist, mir mein Deutschtum abzusprechen, reicht hin, diesen Akt in seiner ganzen Lächerlichkeit erscheinen zu lassen. Das Reich Deutschland soll ich beschimpft haben, indem ich mich gegen Sie bekannte. Sie haben die unglaubwürdige Kühnheit, sich mit Deutschland zu verwechseln. Wo doch vielleicht der Augenblick nicht fern ist, da dem deutschen Volke das Letzte daran gelegen sein wird, nicht mit Ihnen verwechselt zu werden. Wohin haben Sie in noch nicht 4 Jahren Deutschland gebracht? Ruiniert, seelisch und physisch ausgesogen von einer Kriegsaufrüstung, mit der es die ganze Welt bedroht, die ganze Welt aufhält und an der Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgaben, ungeheurer und dringender Aufgaben des Friedens, hindert. Geliebt von niemandem, mit Angst und kalter Abneigung betrachtet von allen, steht es am Rande der wirtschaftlichen Katastrophe und erschrocken strecken sich die Hände seiner Feinde nach ihm aus, um ein so wichtiges Glied der zukünftigen Völkergemeinschaft vom Abgrunde zurückzureißen, ihm zu helfen, wenn andere es nur Vernunft zur Vernunft kommen und sich in die wirklichen Notwendigkeiten der Weltstunde finden will, statt sich irgendeine falschheilige Sagennot zu erträumen. Nach einigen USA-Reisen boten sich in der neuen Welt lockende Möglichkeiten. Eine gut bezahlte Ehrenprofessur der Library of Congress in Washington verschaffte Rückhalt und Podium. Kontakte zu Präsident Roosevelt ergaben sich. Es fanden sich engagierte Verleger und Übersetzer, so dass Mann schließlich 1938 nach Amerika emigrierte. Er liebte die englische Sprache nicht, lebte sich aber so weit in sie ein, dass er im Lande seine Rolle spielen konnte. Familiar surroundings mean to a writer, his own desk, his accustomed books and walls, the view from the window of his study, which meets his eye when he lifts them from his work. And I feel that you must have great faith and hope in democracy as a way of living. To give up all these things and choose America as your future homeland. Is that true? You are right, Mr. Dimmock. And I have not been disappointed in America. I have found here a second home where I can continue my life's work in peace and freedom. People in America have been very hospitable to me and to my ideas also. Then in spite of recent events abroad and the statement that one sometimes hears today, perhaps democracy is too slow a process for a crisis, your faith in democracy as a way of life in a modern mechanized world has not faltered? Far from it. I still have a profound faith in democracy. I expressed this faith in a little book called The Coming Victory of Democracy, in which I connected democracy with the highest human attributes, with the dignity of mankind, with truth and with justice. In Amerika unterbrach er die Arbeiten am dichterischen Werk. Das waren in jenen Jahren der letzte Band des Josef-Romans, ferner der Goethe-Roman Lotte in Weimar, und das große Spätwerk Dr. Faustus, immer wieder durch politische Vorträge und publizistische Stellungnahmen. Kein anderer deutscher Schriftsteller hat eine so reiche antifaschistische Tätigkeit entfaltet wie Thomas Mann. Er hat sogar versucht, direkt ins nationalsozialistische Deutschland hineinzuwirken, durch über 50 Rundfunkansprachen, die über BBC London nach Deutschland gesendet wurden und dort, obgleich es verboten war, doch von vielen Tausenden abgehört wurden. Deutsche Hörer, ein düsteres Jubiläum will begangen sein. 10 Jahre Nationalsozialismus. Was haben Sie dem deutschen Volke gebracht? Es gibt nur eine allessagende Antwort. Den Krieg. Diesen Krieg. So wie er heute steht und wie er für das deutsche Volk ausgehen wird. Den Hitlerkrieg, in dem eure Söhne zu Millionen verbluten. Und es war für sie eine ferne Stimme von jenseits des Ozeans, aber doch auch eine heimatliche Stimme, die sie an die große humane Tradition Deutschlands erinnerte und die Festigkeit zu erschüttern suchte, mit der sie auf dem falschen Wege gingen. Auf ihn lief von Anfang an alles hinaus. Auf ihn steuerte alles zu. Alles Übrige, welche Lügennamen es immer trug, angefangen von dem Lügennamen der Bewegung selbst, war nichts als Vorbereitung und systematische Instandsetzung für das ausweglose und ruinöse Abenteuer dieses Krieges, den euer Führer sich freilich anders vorgestellt hatte, als er nun aussieht. Eines Verzweiflungskampfes, in dem Deutschland eine unsühnbare Untat auf die andere häufen muss und an dessen physischen und moralischen Folgen es zu tragen haben wird, wer weiß wie lange. Und dann die deutsche Ehre. Gebrochen die Würde der Wissenschaft. Zu Boden getreten jedes Rechtsgefühl. Der deutsche Rechtsrichter ein Knecht des Parteiinteresses. Das deutsche Wort zum Spott geworden durch gehäufte Vertragsbrüche und zerrissene Ehrenzusicherungen. Durch die infame Auffassung der Politik als einer Sphäre des absoluten Zynismus. Der deutsche Name zum Inbegriff gemacht, alles Schreckens, aller geilen Raubsucht, schandbaren Grausamkeit, erbarmungslosen Gewalt, so dass das Gedächtnis der Völker an vieles Gute, Große und Liebenswerte, womit der deutsche Geist einst die Menschheit beschenkt hat, unterzugehen droht in einem Meer von Hass, dessen herandrängende Wogen ihr mit verzweifelter Kraftanstrengung, mit Kraft durch Furcht noch eben zurückdämmt, damit sie euch nicht verschlingen. Das ist die wiederhergestellte deutsche Ehre. Das ist die Bilanz von 10 Jahren Nationalsozialismus. Aus welchen seelischen Kräften kam dieses große Engagement? Politik war für Thomas Mann Vaterwelt, Welt der Bürgerpflicht und ihrer Vernünftigkeit, zu der er sich seit seiner Eheschließung entschieden hatte. Faschismus erschien ihm als sich gehen lassen, als Lust an Blut und Verbrechen, an Tod und Untergang. Als Muttersohn hatte er zwar im Ersten Weltkrieg selber die Sympathie mit dem Tode beschworen, aber sich im Zauberberg bereits davon abgewandt. Treue zum Tode herrsche zwar im Herzen, dürfe aber das Denken und Regieren nicht bestimmen. Er blieb damals zwar Herzensmonarchist, handelte aber als Vernunftrepublikaner. Das gilt auch für die Zeit des Kampfes gegen Hitler. Die Vaterwelt bestimmt das Bild mit zahlreichen öffentlichen Auftritten. Weit zurückgedrängt erscheint die todessüchtige Mutterwelt nur noch in der Dichtung. Das größte Werk Thomas Manns, der Roman »Josef und seine Brüder«, handelt auf 2000 Seiten von einem schönen jungen Mann, dem biblischen Josef, der mutterweltlichen Verführung durch die Frau des Potiphar widersteht. Der keusche Josef ist dabei einerseits ein Bild Thomas Manns selbst und seiner Keuschheit, andererseits auch ein Gegenstand seiner homoerotischen Sehnsüchte und Ängste. Auch der Ängste, denn in der Frau des Potiphar, deren Persönlichkeit unter dem Ansturm der Liebe zu Josef fast zerbricht, hat Thomas Mann sich selbst gestaltet. Wieder geht es wie im Tod in Venedig um eine Knabenliebe, die eine kultivierte Persönlichkeit zerstört. Und auch im Faustroman, der von 1943 bis 1947 geschrieben wird, geht ein Künstler zugrunde, weil er sich nach dem Leben sehnt, wie einst Tonio Kröger. Der Pakt mit dem Teufel verlangt, du darfst nicht lieben. Die Gegenleistung des Teufels ist die künstlerische Inspiration. Wieder gelingt das Meisterwerk des Künstlers nur auf Kosten des Lebens. Thank you. Siebentes Kapitel: Kalter Krieg und letzte Liebe. Nach 1945 tritt die Politik allmählich zurück. Der Tod Roosevelts verringert Thomas Manns Einfluss und der Kalte Krieg entzieht ihm politisch die Basis. Das FBI lässt ihn überwachen. Er gilt als Sympathisant des Kommunismus. In der Tat war er das in gewissem Grade, in einem für die damaligen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten jedenfalls zu hohen Grade. 1950 wollte er in der Library of Congress seinen jährlichen Vortrag halten. Man lud ihn aus. Sein Vortrag hatte die Politik der Vereinigten Staaten unumwunden kritisieren wollen. Hochachtung vor der russischen Revolution äußern, Stalins Friedenswillen betonen und einen gemäßigten Sozialismus als einzig vernünftige Position bezeichnen wollen. Die bürgerliche Revolution muss sich ins Ökonomische fortentwickeln, die liberale Demokratie zur sozialen werden. Jeder weiß das im Grunde. Und wenn Goethe gegen das Ende seines Lebens erklärte, jeder vernünftige Mensch sei doch ein gemäßigter Liberaler, so heißt das Wort heute, jeder vernünftige Mensch ist ein gemäßigter Sozialist. Nun weiß ich wohl, dass gerade der gemäßigte, der humanistisch gezügelte, der liberale Sozialismus, also die Sozialdemokratie, den totalitären Kommunismus am allerbittersten hasst. Das ist in Amerika nicht anders, als es in Deutschland war. Und doch glaube ich, dass schon die Anerkennung der Notwendigkeit einer sozialen Reform der Freiheit, schon die Abkehr von dem Aberglauben, man müsse überall in der Welt den Sozialismus niederhalten und lieber sich mit dem Faschismus verbünden, als zulassen, dass irgendwo Free Enterprise Schaden nehme. Ich glaube, dass schon dies eine solche Veränderung der Atmosphäre mit sich bringen würde, dass dem russisch-amerikanischen Gegensatz Entscheidendes von seiner Schärfe genommen wäre. Amerika wird ihm verleidet. Heimlich betreibt er die Rückkehr nach Europa, die 1952 mit der Übersiedlung an den Zürichsee erfolgt. Enttäuschung und Resignation beherrschen politisch das Bild. Und es kommt so weit, dass die alten Sympathien fürs Unpolitische und der alte, allem Künstlerhandeln gegenüber skeptische Ästhetizismus wieder ans Tageslicht treten. Geradezu komisch kommt er sich jetzt vor in der Rolle, die er lange wahrgenommen hat, als Wanderprediger der Demokratie. Tonio Krögers Ästhetenangst vor dem Platten und Banalen tritt wieder in ihre alten Rechte ein. Allerdings bin ich auch nicht gesonnen, vom militanten Antikommunismus Handgeld zu nehmen, denn der Faschismus ist es und nicht der Kommunismus, in dem ich noch immer altmodischerweise, ich weiß es wohl, die widerwärtigste Ausgeburt der politischen Geschichte sehe. Er war es, der mich durch seine Siege und seine scheinbare, im Grunde unerwünschte Niederlage mehr und mehr auf die linke Seite der Gesellschaftsphilosophie getrieben und mich tatsächlich zeitweise zu einer Art von Wanderredner der Demokratie gemacht hat, eine Rolle, für deren Komik ich selbst in der Zeit meines leidenschaftlichsten Verlangens nach Hitlers Untergang nie ganz ohne Blick war. Unleugbar hat ja das politische Moralisieren eines Künstlers etwas Komisches. Und die Propagierung humanitärer Ideale bringt ihn fast unweigerlich in die Nähe, und nicht nur in die Nähe, der Plattitüde. In erotischer Hinsicht wird Thomas Mann im Alter jedoch immer freier. Die Gelassenheit wächst. Die Alterstagebücher stecken voll von erotischen Anspielungen. Auch in der Familie herrscht ein relativ offener Ton, was nicht verwunderlich ist, da homoerotische Neigungen vom ältesten Sohn Klaus offen ausgelebt wurden und auch bei Erika und Golo nur wenig versteckt vorhanden waren, so dass in dieser Familie jeder ein Gespür für die Nöte des Vaters hatte. Das wichtigste Ventil bleibt die Kunst. Auch die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Grull, an denen Thomas Mann Anfang der 50er Jahre nach fast 40-jähriger Unterbrechung weiterschrieb, erlauben ihm wieder, ausführlich von einem schönen Knaben zu schreiben. Neckisch setzt er sich die Tarnkappe der dichtenden Klosettschüsselfabrikantensgattin Madame Ufflet auf, Künstlername Diane Philibert, die mit Felix eine Liebesnacht verbringt und dabei Gelegenheit zu schwärmerischen Bekenntnissen, sogar zu einem deutsch-französisch gemischten Liebesgedicht findet. Versteckt hinter der Maske der Trivialautorin kann Thomas Mann die Ansprüche Tonio Krögers hintergehen, kann er bekenntnishaft, lyrisch, pathetisch und sentimental sein, nach Herzenslust. Wir Weiber mögen vom Glück sagen, dass unsere runden sieben Sachen euch so gefallen. Aber das Göttliche, das Meisterwerk der Schöpfung, Standbild der Schönheit, das seid ihr, ihr jungen, ganz jungen Männer mit den Hermesbeinen. Ich verabscheue den vollen Mann mit dem Vollbart, die Brust voller Wolle, den reifen und nun gar den bedeutenden Mann. Affreu, entsetzlich. Bedeutend bin ich selbst. Das gerade würde ich als pervers empfinden, de me coucher avec un homme penseur. Nur euch Knaben habe ich geliebt von je. C'est un amour tragique, irraisonnable, nicht anerkannt, nicht praktisch, nichts fürs Leben, nichts für die Heirat. La fleur de ta jeunesse remplit mon cœur âgé d'une éternelle ivresse. Nie endig dieser Rausch. Ich werde mit ihm sterben. Doch immer wird mein Geist ihr Ranken euch umwerben. Du auch, bien aimé, du alterst hin zum Grabe, gar bald. Doch das ist Trost und meines Herzens Labe. Ihr werdet immer sein. Der Schönheit kurzes Glück, holdseliger Unbestand, ewiger Augenblick. Nach Jahr und Jahren, wenn le temps t'a détruit, ce cœur te gardera dans ton moment béni. Ja, wenn das Grab uns deckt, mich und dich auch, Armand, tu vivras dans mes vers et dans mes beaux romans, die von den Lippen euch, Verrat der Welt es nie, geküsst sind allesamt. Adieu, adieu, Chérie. Thomas Mann hatte damals gerade eine große homoerotische Leidenschaft durchlitten. Er hat sie seinem Tagebuch anvertraut. Da die frühen Tagebücher vernichtet sind, haben wir von Armin Martens und Willi-Ram Timpe, von Paul Ehrenberg und Klaus Häuser, um die wichtigsten zu nennen, nur sehr brüchige und indirekte Kunde. Anders ist es mit Franz Westermeier, dem Kellner aus dem Züricher Hotel Dolder, den der 75-Jährige im Sommer 1950 anschwärmte wie ein Penäler. Aus dem Tagebuch spricht seine tiefe Ergriffenheit. Ganz anders als im dichterischen Werk, wo alles durch Ironie und die Raffinesse der Gestaltung gebrochen erscheint, spricht hier das Herz, unmittelbar und ohne Umschweife. Der tragikomische Tagebuchbericht über die Franzl-Zeit gehört zu den erschütterndsten Dokumenten dieses Lebens. Kapitel Sünde und Gnade. Die tragische Lächerlichkeit einer Liebe zu Menschen, mit denen nichts anzufangen war, teilte Thomas Mann mit August von Platen, über den er dennoch einen doppelsinnigen Essay schreibt. Überall, wo Platen steht, kann man Thomas Mann einsetzen. Platen sei ein grotesk illusionierter Don Quixote der Liebe, der über die nichts als gerade Gewachsenheit einiger mittelmäßiger Jungen eine vielstimmige Klage geführt habe. Eine Klage, die freilich zuweilen höchste und geheimnisvollste Schneegipfel des Dichterischen berührt habe. Man muss gewisse Briefe lesen, die er schrieb und die er empfing, um die schauerlich erbarmungswürdige Komik der Situationen zu ermessen, in die seine Liebes-Donquichotterie ihn brachte. Aber seine geistige Würde war ihm selbst viel zu bewusst, um nicht seiner leidenden Unterwürfigkeit vor dem Nichts als Schönen und der Demütigung durch dieses jeden Augenblick die Waage zu halten. Er erkannte die Überlegenheit liebender Selbstentäußerung über den geliebten Gegenstand, die platonische Ironie, dass in dem Liebenden der Gott ist und nicht im Geliebten. Er wusste, wie ungeheuerlich er aus seiner Fülle die dürftigen Menschenkinder beschenkte, auf denen sein hochverblendetes Auge ruhte und deren arme Lippen der Geisterkuss seines Liedes mit Ewigkeit siegelte. Die Fülle einerseits, das hochverblendete Auge andererseits. Die hochphilosophische Einbildung der platonischen Ironie hielt in der Tiefe, dort, wo die Seele sich nichts vormacht, nicht stand. Thomas Mann fühlte sich aufgrund seiner Veranlagung ausgeliefert, krank, ja verworfen, ja sündig und erlösungsbedürftig. Der starke religiöse Einschlag in seinem Werk hat hierin seine Wurzel. Es gibt etwas wieder gut zu machen. Wäre er ein Mönch des Mittelalters, so hätte er vielleicht gefastet oder sich gegeißelt. Da er ein Bürgerspross ist, hat er gearbeitet. Das Lebenswerk ist eine Bußleistung. Denn selten wohl ist die Hervorbringung eines Lebens, auch wenn sie spielerisch, skeptisch, artistisch und humoristisch schien, so ganz und gar von Anfang bis zum sich nähernden Ende eben diesem bangen Bedürfnis nach Gutmachung, Reinigung und Rechtfertigung entsprungen, wie mein persönlicher und so wenig vorbildlicher Versuch, die Kunst zu üben. Alles Arbeiten und jede kühne Unternehmung, so Thomas Mann, entspringt nur dem Wissen von unserer Schuld. Dem heißen Verlangen entspringt es nach Rechtfertigung unseres Lebens und danach, vor Gott ein weniges abzugleichen von unserer Sündenschuld. Aber das allein könnte nicht helfen. Was dazu kommt, ist der Gedanke der Gnade. Nicht die Bußleistung rechtfertigt, sondern Gottes freie Gnade allein. Ein bußfertiges Leben ist Folge, nicht Grund der Begnadung. Der alte Thomas Mann hofft sein Sündersein in der Gnade geborgen. In seinem späten Roman »Der Erwählte« lässt er den Papst Gregorius die milde Lossprechung verkünden, die auch für ihn selber gilt. Selten hat der ganz Unrecht, der das Sündige nachweist im Guten. Gott aber sieht gnädig die Guttat an, habe sie auch in der Fleischlichkeit ihre Wurzel. Absolvo te. Doch Thomas Mann konnte sich dabei nicht beruhigen. Er sah keinen anderen Weg als den, seine Sünde abzubüßen durch unermüdliche Arbeit. Aber er wusste genau, dass die Theologie diesen Weg verworfen hatte. Und vermutlich hat sie sogar recht damit. Man würde sonst wohl mit mehr Genugtuung auf das getane Werk zurückblicken. In Wirklichkeit aber setzt der Prozess der Schuldbegleichung, der, wie mir scheinen will, religiöse Drang nach Gutmachung des Lebens durch das Werk, sich im Werke selbst fort. So, dass jedes neue Werk für das vorige aufkommen muss. Die Sünde immer mitrennt mit der Buße, der Stein des Sisyphos immer wieder herunterrollt und am Ende die pure Verzweiflung stünde, gäbe es nicht die Gnade, bei der alleine steht, das schuldig Gebliebene als beglichen anzurechnen. Das beharrliche Ethos seines Lebens und seine immense Leistung in Dichtung, Gesellschaft und Politik, in Ehe und Familie sind Stützmauern gegen die Urangst vor dem letzten Gericht. Wie Schopenhauer neigt Thomas Mann zu der Ansicht, dass die Welt, also auch der Mensch, etwas ist, das eigentlich nicht sein sollte. Schopenhauer folgert daraus die mitfühlende Nachsicht eines jeden gegen jeden. Sollten nicht, fragt er, Anreden wie Herr, Sir oder Monsieur durch Leidensgefährte, My Fellow Sufferer oder Compagnon de Misère ersetzt werden? Thomas Mann teilt die Diagnose, findet die Therapie aber zulässig. Man soll sich anstrengen und nicht sich einrichten im weichlichen Bewusstsein der Unvollkommenheit. Es wäre vielleicht natürlicher gewesen, er hätte sich annehmen können und verzichten können auf die Gewalt, die er sich sein Leben lang angetan hat. Aber schon als junger Mann glaubte er nicht, dass Natürlichkeit per se etwas Gutes sei. Die Natur, höhnt eine Notiz des Jahres 1903, gehen Sie mir mit der Natur, ich hasse sie. 50 Jahre später sekundiert der Mönch, der uns die Gregorius-Legende erzählt. Mein Geist will sich nicht finden in die Natur. Er sträubt sich. Sie ist des Teufels, denn ihr Gleichmut ist bodenlos. Die Natur ist ohne Sitte. Sie weiß nichts von Sünde. Zum Sündigen gehört Geist. Wer an die Natur glaubt, muss auf die zivilisierende Sittigung des Menschen verzichten. Das Gespielte und Gemachte, das Steife, Angestrengte und Verkrampfte bei Thomas Mann hat seine tiefe Notwendigkeit. Alles Ethische, wenn es denn eben nicht Natur ist, ist zuerst gespielt. Die Sitte ist immer gelernt, immer mühsam antrainiert. Und dennoch im Alter die Auflockerung. Die Depression zwar auch, die Sehnsucht, Stein zu sein und nicht Mensch, aber doch zugleich das Gefühl der Begnadung, der Erwähltheit, des Beschenktseins, der freundlichen Führung, die ihm im Ganzen zuteil geworden. Ich kenne die Gnade, mein Leben ist lauter Gnade, und ich bestaune sie. Gelebt und geliebt habe er, bekennen die Alterstagebücher. Die Intensität des Liebens bemisst sich nicht an der sexuellen Erfahrung. Das Lieben ist Sünde gegen die Väterpflicht. Aber dennoch kommt aus ihm die Erlösung, nicht aus der Pflichterfüllung. Was ist mir Weltruhm gegen ein Lächeln von ihm? Tagebuch 11. Juli 1950. O unfassliches Leben, das sich in der Liebe bejaht. Die Kunst, so bittere Anklage sie sei, so tief ihre Klage um die Verderbnis der Schöpfung, so weit sie gehe, in der Ironisierung der Wirklichkeit und sogar ihrer selbst. Es liegt nicht in ihrer Art, den Kampfplatz mit hohen Gelächter zu verlassen. Sie streckt nicht dem Leben, zu dessen geistiger Belebung sie geschaffen ist, die kalte Teufelsfaust des Nihilismus entgegen. Sie ist dem... Der als radikaler Ästhet begonnen und die Kunst rücksichtslos über das Leben gestellt hatte, war im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zum ethischen Humanisten geworden, der die Kunst in den Dienst des Lebens und der Liebe zwang. Bringt sie gern die Menschen zum Lachen, so ist es kein Hohngelächter, das sie bringt, sondern eine Heiterkeit, in der Hass und Dummheit sich lösen, die befreit und vereinigt. Aus Einsamkeit immer aufs Neue geboren, ist ihre Wirkung vereinigend. Sie ist die Letzte, sich Illusionen zu machen über ihren Einfluss aufs Menschengeschick. Verächterin des Schlechten hat sie nie dem Sieg des Bösen aufzuhalten vermocht. Auf Sinngebung bedacht, nie den blutigsten Unsinn verhindert. Sie ist keine Macht, sie ist nur ein Trost. Und doch, ein Spiel tiefsten Ernstes, Paradigma alles Strebens nach Vollendung, ist sie der Menschheit zur Begleiterin gegeben von Anfang an. Und diese wird von ihrer Unschuld nie ganz das schuldgetrübte Auge wenden können. Sie hörten Ein Schriftstellerleben, Thomas Mann von Hermann Kurzke. Teil 2. Es sprachen Helmut Wöstmann, Hans-Peter Bögel, Axel Gottschick und Julia Kümmel. Dazu im O-Ton Erika und Thomas Mann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2002.